Das Déjà-vu ist jetzt historisch. Die Gemengelage wie gefasst. Ich blute. Irgendwas ist immer. Ich gehe jetzt. Kann mich an den Schnitt nicht mal erinnern. Ich gehe jetzt. Es wird dies wahr und wahr. Fortuna ist in Geiselhand. Herzsprung, Kreuzstich, Luftveränderung, Schluss mit lustig und mit der Wegversperrung. Für die Hoffnung kommt für mich. Ich gehe jetzt. Verspinnt, sich verwandelt, aus der Hülle sprengt.